So, wenn alle beisammen sind, dann wollten wir hier kurz euch noch diesen Stein präsentieren. Also wir gehen, nächste Station ist dann der Höhepunkt, das große Denkmal. Das hier nur noch mal als Beispiel genannt. Wir hatten das ja schon erwähnt, dass hier 2011 dann zum 90. Jahrestag wurden dann diese Platten auf den unleserlichen Steinen gesetzt. Es gibt auch ein, zwei, die hat man offensichtlich nicht gefunden. Da sind die Platten nicht drauf, aber die meisten sehen jetzt also so aus. Und ihr seht ja, da unten ist verwittert noch zu sehen, wie das ursprünglich ausgesehen hat, sodass also die Steine wenigstens erhalten bleiben. Vielleicht nochmal was zu statistischen Zahlen, die ein bisschen was ausdrücken. Zumindest also offiziell wurden gezählt 145 Tote, also außerhalb des Leunawerkes bei diesem Aufstand von der Arbeiter. Schafft und 37 Polizisten sind dabei ums Leben gekommen. Für die gab es auch einen Gedenkstein, der ist aber schon lange entsorgt, sozusagen. Also es gibt jetzt nur noch hier jene davon. Zu DDR-Zeiten spielten dann die mitteldeutschen Kämpfe praktisch so als ja, Gründungsmythos wieder eine sehr große Rolle und da wurde das dann sehr aufgebauscht, muss man sagen. Wir fahren ja gleich zu diesem Stein, der eigentlich aus den 20er Jahren ist, wo dann diese Gedenkanlage drum errichtet worden ist und wo es dann eben, wie gesagt, große Aufmärsche dazu gegeben hat. Ist ja vielleicht bei der Gelegenheit sozusagen der Kontrapunkt zu dieser Aufbauschung zu DDR-Zeiten, den sehe ich eben in dieser Gruppe Bowitzki, die aus dem Leunawerk abgehauen ist und die dann Richtung Unstruttal sich abgesetzt hat. Die wollten eigentlich weiter kommen nach Suhl, da hatten sie sich überlegt, irgendwie an Waffen zu kommen. War also eine kleinere Gruppe, das waren so 60, 70 Leute, die kamen nach Wiehe, so ein kleiner Ort, haben dann ein Maschinengewehr auf das Dach vor einer Kirche gestellt. Das ist heute noch vermerkt in den lokalen Annalen, das ist das große Ereignis gewesen. Und brauchten natürlich vor allen Dingen was zu essen und Munition und so weiter. Und dann haben sie gesagt, das müssen wir jetzt irgendwie hier besorgen. Und dann haben sie den örtlichen Pfarrer, haben erstmal geguckt, ob sie den örtlichen Adligen da bekommen, aber der war irgendwie nicht da. Dann haben sie den Pfarrer genommen, haben ihn an einem Pulverfass angebunden und haben dann gesagt, wir brauchen jetzt 80.000 Reichsmark. Wenn nicht, dann geht's ab zum Chef mit dem Pfarrer. Der hat sie dann runtergehandelt, glaube ich, auf 20.000. Und dann haben sie den nicht ab zum Chef geschickt, sondern wieder freigelassen. Und dann sind sie weitergezogen, weil aus Erfurt berittene Polizei unterwegs war und sind dann bis zu dem Ort Bachra gekommen. Das ist wirklich ein ganz kleines Örtchen, heute in Thüringen befindlich. Und da sind sie abends von der Polizei eingekreist worden und die Polizei hat sie dann am anderen Morgen zusammengeschossen. Und der Urenkel von dem Bowitzki hat mir das dann nochmal geschrieben, dass sein Urgroßvater ihm das, also hätte er sogar auch die Röntgenaufnahme gesehen. Der hat sich dann hinter so einem Baum versucht, in Deckung zu bringen, hat die Polizei mit Maschinengewehr draufgeschossen, die Kugeln durch den Baum durch, aber so weit abgemildert, dass sie also in den Körper eingeschlagen sind, aber nicht durchgeschlagen sind. Der 7 Kugeln so im Körper und der örtliche Pfarrer, mit dem man da ins Gespräch gekommen sind, der hat erzählt, dass er noch so alte Leute da kannte, die also hier so Narbe im Gesicht hatten, also von einem Schlag mit einem Spaten. Also das wurde schon hart, sie wurden schon hart zusammengehauen da. Es sind dann schriftlich überliefert, wie viele Leute dann da verhaftet worden sind und der jüngste Teilnehmer an dieser Truppe war, glaube ich, 14 Jahre alt. Aber das ist eine Ausnahme. Also die meisten waren immer Anfang 20, das kann man wirklich so sagen. Ja. Es ist aber nicht nur so, dass die Leute da auf Ablehnung gestoßen sind. Es gab auch ein paar, die das wohl gut fanden. Ein Jordan hieß der, hat sich denen angeschlossen. Also zwei, drei Leute aus Wiehe haben sich dieser Truppe angeschlossen und sind dann in Bachra auch ums Leben gekommen. Deswegen gibt es in Bachra auf dem Friedhof eine Gedenkstätte, die ist zu DDR-Zeiten wieder hergerichtet worden, so, wo die eben diese, glaube 7 Leute sind da erschossen worden, wo die liegen, die im Bachra da ums Leben kamen. Aber diese drei aus Wiehe sind dann dahin zurücktransportiert worden, weil das ja nicht sehr weit entfernt war. Und der Pfarrer hat mir das dann sehr, also es geht ja in diesem Buch da beschrieben, also niedergelegt, auch amtlich sozusagen. dass der Pfarrer dann die Beerdigung für diesen Jordan organisieren musste, weil der ja in der Kirche war. Und die musste von der Polizei geschützt werden, diese Beerdigung, weil die Leute so aufgebracht waren im Dorf. Wie gesagt, die waren ja vorher einmarschiert praktisch und haben gesagt, hier Lösegeld, was zu essen, dass sie das nicht zulassen wollten. Er ist dann aber da bestattet worden. Und Jahre später haben die Eltern von ihm Gedenkstein eben dahingestellt. Und neben ihm liegen nämlich diese beiden anderen noch, die beiden Arbeiter. Die haben aber nie einen Gedenkstein gekriegt, weil man, wie gesagt, zu dieser Zeit gar kein Geld dafür hat. Aber dieser Jordan muss von einer etwas wohlhabenden Familie, ist auch ein schöner Spruch drauf, so unser Sohn ist seinen Idealen folgend eben da ums Leben gekommen. Das Interessante ist, dass auf diesem alten Friedhof neben der Kirche, so ähnlich wie hier, nur dass die Kirche dann noch ein Dach hat, die ganze Zeit dieses Denkmal gestanden hat. Zu DDR-Zeiten hat sich nie einer drum gekümmert. Die DDR hat einen Sonder auf dem neuen Friedhof, so eine Sondergedenkstätte für die Toten des mitteldeutschen Aufstands. Da sind dann auch die, kennt ihr vielleicht, also typisch da gewesen, also es gibt diese Toten von diesem Aufstand, dann gibt es noch die Parteimitglieder, die und die später gestorben sind, das gibt es ja auf jedem ehemaligen DDR-Friedhof. So, das haben sie da so eingerichtet und haben aber diesen alten Friedhof sozusagen gar nicht beachtet und da wurde auch nichts bezahlt. Der Pfarrer hat, der dann kam, also den ich weiß nicht, ob er noch lebt, er war damals dann schon außer Amt, also ich weiß nicht, wie man das jetzt nennt, so ein Rentnerpfarrer halt, den habe ich da zufällig getroffen. Und der hat das mir dann auch nochmal schriftlich zugekommen lassen. Er hat sich immer an die SED-Kreisleitung gewandt, die hat aber gesagt, wir haben mit dem Friedhof nichts zu tun, wir kümmern uns darum nicht, wir haben ja unsere Gedenkstätte auf dem neuen Friedhof. Und nach der Wende hat er sich gewandt an die Linkspartei, ob die da nicht was machen wollte, aber die haben das auch nicht gemacht, sodass dieses authentische Grab von diesem Jordan immer noch da ist, aber im Grunde genommen, also nicht, es steht nicht nur Denkmalschutz, es hat sich nie jemand drum gekümmert, es ist nicht wie dieses Denkmal hier, sondern das wird dann irgendwann mal umfallen und ist sozusagen erledigt. Das ist für mich so ein Gegenstück zu der Propaganda auf der einen Seite, dass die authentischen Orte sozusagen dann teilweise unterm Teppich fallen, weil der Spruch darauf dann nicht genehm ist. Ja, das also dazu und wenn ihr jetzt keine Fragen hättet, würden wir zum Höhepunkt kommen, oder?